Yo, okay. Das achte Weltwunder. Tricky Ann is back. Okay. Mach mir erstmal nach, was ich alles so geschafft hab. Fame in einer Nacht, doch wenn ihr es nicht gerafft habt. In dieser Fuckstadt ist es wie in Bagdad. Jeder kratzt ab, was irgendwie noch lackert. Denn ich mach das Unmögliche möglich. Ohne Label MTV, das ist doch schön, ich bin so fröhlich. Und halte mich persönlich für sowas wie den inoffiziellen König, der über euch alle siegt. Nur ich war der Erste mit der Idee, der mit neuer Brille schätzte. Ich zeig das Genie in mir mit dem 4-Jahres-Zeiten-Video hatte. Ich was kreiert, was von mir keiner schaffte. Das Ultimatum einer ausgestorbenen Gattung. Und wenn auch in der Verfassung einer guten Unterhaltung. Das was ich, keiner traut, das an mich, keiner glaubt. Aber ich hab es drauf und das weißt du doch auch. Das erste Weltwunder, das kannst du dir gleich in die Haare schmieren. Und auch das zweite Weltwunder, komm schreib es dir doch auf dein Klopapier. Vergiss 3 und 4, 5, 6 und das 7. Komm notier dir die 8 auf die Liste. Frisch entdeckt, obwohl man es kennt. Denn das 8. Weltwunder ist Tricky. Goethe persönlich hätte mir die Hand schon gegeben. Ich hätte jetzt auf jeden seinen Segen. Vergewaltigte Gleichaltrige auf gewaltigen Beats. Der baldige gepeinigt, der Verräter sieht's. Schau dich mal an, du bist traurig und arm. Es ist schaurig, wie lang ich auf Dauer zerstampf. Du bist außerdem krank, siehst aus wie ein Nacktmull. Power getankt mit ordentlich Red Bull. Wer trägt die Schuld? Ich sicher nicht, denn ich mal der Farbe in dein kreidebleiches Gesicht. Ich weiß es noch nicht, was wird noch aus mir? Ich lass es auf mich zukommen und überlass es dir. Und du überreagierst, hyperventilierst, bis ich dir mein Album zeige und du eskapierst. Dass ich die ganze Welt bunke, das Geld unter Dach und Fach erzapp, ich bin das 8. Weltwunder. Das 1. Weltwunder, das kannst du dir gleich in die Haare schmieren. Und auch das 2. Weltwunder, komm schreib es dir doch auf dein Klopapier. Vergiss 3 und 4, 5, 6 und das 7. Komm notier dir die 8 auf die Liste. Frisch entdeckt, obwohl man es kennt. Denn das 8. Weltwunder ist Tricky. Ich war schon Superstar bevor dieser Pietro kam. Und wurde auch schon zuvor von dem erkannt. Es hielt nicht ewig an und nicht ähnlich arm. SDSD, es war und jetzt in der S-Bahn. Schäm dich so schäbig wie dieser Money Boy. Gott so ein funny toy, komm rein zu Mami Boy. Ich war einfach ein Rapper und wurde empfohlen. Meine Texte sind besser als die von dem Bohlen. Scheiß auf das Geld, ich bleib in eurem Kopf. Bin bekannt auf der Welt und geh auch nicht bankrott. Ich hab jetzt noch Bock auf die Kacke zu hauen. Was ist dein Jackpot? Wer macht sich zum Clown? Ich nicht, nicht, dass ich dies oder jenes nicht kenne, doch schönes, ihr hängt mir am Penis. Ich lehn mich zurück und schau zu, wie es ähnlich schafft mit dem Move. Das erste Weltwunder, das kannst du dir gleich in die Haare schmieren. Und auch das zweite Weltwunder, komm schreib es dir doch auf dein Klopapier. Vergiss 3 und 4, 5, 6 und das 7. Komm notier dir die 8 auf die Liste. Frisch entdeckt, obwohl man es kennt. Denn das 8. Weltwunder ist Tricky.